Kapitel 2 Wann kommt Mama denn endlich? Max sitzt neben seinem Vater in der großen Ankunftshalle am Flughafen. Der Vater sieht von seiner Zeitung hoch auf den Monitor. Das Flugzeug hat Verspätung, sagt er. Eine halbe Stunde müssen wir noch warten. Puh, sagt Max. Er spielt mit seinem Ohr, dann mit seiner Zahnspange. Dann buchstabiert er das Wort Automechaniker von hinten. Re-ke-i-na-ce-mo-t-u-a. Re-ki-na-ce-mo-t-u-a. Sein Vater muss lachen. Er legt die Zeitung weg und holt seine Geldbörse aus der Tasche. Dir ist langweilig, hm? Da hast du 5 Euro. Geh und hol dir ein Eis. Danke, Papa. 3,70 Euro, denkt Max und packt sein Eis aus. Verrückt, wie teuer hier alles ist auf dem Flughafen. Er wirft das Papier in einen Abfalleimer und steckt dann das Eis in den Mund. Na ja, wenigstens schmeckt es. Langsam geht er zurück, isst das Eis und sieht dabei die vielen bunten Werbeplakate an. Jeans, Schuhe, Brillen, Getränke und Elefanten? Das ist aber kein normales Werbeplakat, oder? Was steht denn da über diesem großen Foto? Max geht näher hin. Willst du wirklich, dass ich sterbe? Der Elefant auf dem Bild sieht stark und intelligent aus. Er hat große Ohren, lange Zähne und kleine dunkle Augen. Willst du wirklich, dass ich sterbe? Was für eine komische Frage, denkt Max. Natürlich will ich das nicht. Wer will sowas schon? Dann liest er den Text neben dem Foto. Hallo, ich heiße Bongo und ich habe ein großes Problem. Meine Stoßzähne sind aus Elfenbein. Elfenbein ist sehr wertvoll. 20.000 Elefanten sterben jedes Jahr, weil so viele Menschen Souvenirs aus Elfenbein kaufen. Bitte hilf uns Elefanten. Kauf nichts aus Elfenbein, okay? Unter dem großen Bild ist noch ein kleineres. Darauf sieht man verschiedene Sachen aus Elfenbein. Schmuckstücke, Spiele und Statuen. Daneben steht: Achtung! Der Kauf und Verkauf von Elfenbein ist verboten. Mehr Informationen bekommen Sie unter www.rettetdieelefanten.org. Max sieht jetzt das kleine Foto genauer an. Plötzlich wird ihm heiß. Das gibt's doch nicht, denkt er. Diese Statue da sieht fast so aus wie unsere aus der Plastiktüte. Ist die vielleicht auch aus Elfenbein? Warum macht man Schmuck aus Elefantenzähnen, Papa? Will Max wissen. Sein Vater legt die Zeitung weg. Na ja, Elfenbein ist ein sehr schönes Material, antwortet er. Es ist wertvoll und man kann viele Dinge draus machen. Warum willst du das wissen? Max erzählt von dem Plakat. 20.000 tote Elefanten! 20.000! Jedes Jahr! Ja, schrecklich. Aber es ist doch verboten! Drogen sind auch verboten und trotzdem kann man sie überall bekommen. Für schnelles Geld tun manche Leute auch gern mal verbotene Dinge. Und Elfenbein bringt viel Geld. Also töten sie Elefanten und schmuggeln die Sachen aus Elfenbein in alle Länder. Warum tut man denn nichts gegen diese Schmuggler? Will Max wissen. Die Polizei macht ja Kontrollen in Flughäfen und Häfen. Aber sie kann natürlich nicht in jedes Gepäckstück und in jeden Container sehen. Und wenn einfach keiner mehr Dinge aus Elfenbein kauft? Wenn alle mitmachen, dann verdienen die Schmuggler kein Geld mehr. Vergiss es, Max. So sind die Menschen nicht. Warum denn nicht? Man muss doch nur... Glaub mir, man kann nicht viel tun. Wenn du älter bist und mehr von der Welt gesehen hast, dann verstehst du das auch. Max Vater sieht auf den Monitor. Noch 10 Minuten, sagt er, dann nimmt er seine Zeitung und liest weiter. Max steht auf und geht ein paar Schritte. Man kann schon was tun, denkt er und holt sein Handy aus der Tasche. Ich kann zum Beispiel unsere Statue untersuchen. Wenn sie wirklich aus Elfenbein ist, dann muss ich was tun. 3-mal ruft er Jannik an, aber Jannik geht nicht ans Telefon.